Dabei und um 8 Uhr morgens hast du dann geguckt, hat in der Hirse sich gewaschen. Every day I get up, I keep on smiling. eine Kotze? We'll be right back.

I'm not going to be able to do that.